Jetzt werden wir zur Diskussion schreiten. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit wegen der Übersetzung würde ich vorschlagen, dass wir die häufig praktizierte Murmelrunde ausfallen lassen und gleich einsteigen. Ich würde euch bitten, euch zu melden. Wir werden das mit Redeliste machen. Da ich annehme, dass es etliche Leute gibt, die Fragen haben, die sich äußern wollen, die ihre Meinung hier loswerden wollen, würde ich euch bitten, euch kurz zu fassen. Wenn möglich in 3 Minuten. Ich werde die Leute nacheinander aufrufen. Wenn ihr euch meldet, bitte wartet, bis ich euch zunicke, dann wisst ihr, dass ich es gesehen habe. Das wäre schön, wenn ihr vielleicht kurz mit Vornamen und woher ihr kommt, dass sich die Leute aufeinander beziehen können. Dann bitte ich um Wortmeldungen. Hier vorne ist die erste. Ich bin Shakir. I live now in Berlin. I come from Israel. Actually, I have one question for you, for both. How do you see the new government of Hamas and Terror together? Because I know how it's been discussed in Israeli media. I know how it's been discussed in German media. But I was So, er kommt aus Israel selber und er weiß, wie die neue Regierung behandelt wird in der israelischen Medien und auch hier in Deutschland, aber er möchte wissen, was die beiden Referenten darüber denken. Wir werden die Fragen sammeln, ne? Also wir machen gleich weiter und dann wird am Ende beantwortet. We'll just collect the questions and then answer the questions. Hier bitte. Ja, hi, ich bin Alex. Ich war im Flüchtlingslager Al-Amali bei Ramallah aktiv bis vor 2 Monaten. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass die Strategie oder die Interessen Israels bei der Besatzungspolitik ökonomische Interessen sind. Und die Strategie dabei auch eine Strategie der ökonomischen Zerstörung der palästinensischen Wirtschaft ist. Also er hat schon darüber berichtet, dass zum Beispiel gezielt massenhaft Olivenbäume abgeholt werden, um die eigentlich ertragreichste Sparte der palästinensischen Wirtschaft, nämlich die des Olivenöls, zu zerstören. Es gibt eine Position ABC zwischen denen, die Besatzungsmacht steht und deswegen ein Austausch von Waren in der Palästinenser kaum möglich ist. Das komplette Jordantal, es ist nicht Zufall, dass das komplette Jordantal Area C ist. Area C, also komplett unter militärischer und administrativer Kontrolle der Besatzungsmacht, nämlich das Grenzgebiet mit Jordanien damit abgegeben wird. Das ist eine ganz gezielte Strategie und da stecken wirtschaftliche Interessen dahinter und das ist auch nur diese völkerrechtswidrige Politik wird nur legitimiert, weil in den internationalen Gremien wie der UN genau diese Interessensverbände eben vertreten sind, zum Beispiel mit der israelischen Lobby und so weiter in den USA. Und deswegen glaube ich zu sehen, dass mit diesem Staat auch nichts zu verhandeln ist. Also man sieht es jetzt, Israel verschiebt alle möglichen Entscheidungen in der Debatte über einen sogenannten Frieden. Und am Ende ist es jetzt wieder. Kommst du langsam zum Schluss? Ja, genau. Also, dass mit Israel nichts zu verhandeln ist. Und ich glaube, wir als linke Aktivisten in Deutschland auch eine Verantwortung haben, diesen Diskurs hier auch in der westlichen Welt zu verbreiten, weil nämlich Israel eine exportorientierte Ökonomie hat. Und den Kram, der dort illegal in der Westbank angeeignet wird, durch diese Agricultural Settlements und so weiter, auf den westlichen Markt eben verbreitet werden. Deswegen, ich nochmal auf die BDS-Kampagne hinweisen wollte, von der jetzt gar nicht die Rede war, nämlich darauf hinzuweisen, dass diese Produkte, die auf den Markt gelangen aus Israel, illegal sind. Und deswegen ich dafür plädiere, dass ich nochmal über diese Kampagne Gedanken zu machen. Bitte versuch mal kurz zu fassen. My name is Ben. I was in Gaza 4 years ago. My question is about the Palestinian Authority. Because it seems to me like in the last years, the hegemony of pro-Israeli opinion is cracking around the world. There is some kind of progress happening. the massive brutality and outrageous criminality of the regime is widely recognized. And now you have a situation where, like, at Mandela's funeral, Mahmoud Abbas said, I'm against the boycott of Israel. Or Mahmoud Abbas said he would never go back to his hometown except as a tourist. So he has no right of return. And you also have PA taking over all kinds of security procedures, getting money from USAID to build a giant prison in Jericho. And so my question is basically, how does the, for me, at least, the biggest weakness now in the Palestinian movement is the PA. My question is, how do the popular committees relate to the PA as a whole? How can people try to, change something? Die Palästinensische Bewegung, die sich gegen das Vorkommen, die ganz viele Leute, Aktivisten, und bauen Gefängnisse und so weiter. Also die Frage ist einfach, wie können die palästinensische Gemeinschaften gegen diese PA agieren? Ja, erstmal möchte ich mich bedanken bei den beiden Referenten. Ich stimme Salamech total überein und bin froh, wie er betont hat, dass es muss eine regionale Lösung geben für Palästina, weil es offensichtlich ist, dass die Übermacht des israelischen Staates gegenüber der unterdrückten Bevölkerung in Palästina so stark ist, dass selbst mit der größten Aufopferung aus eigener Kraft sozusagen der israelische Staat da immer ein Stück weiter vorankommt. Ich wollte noch sagen, was wir machen können. Ich meine, ich fand es richtig, dass immer wieder der Vergleich zum Apartheid-Regime gebracht ist. Und wir haben, also waren in den 80er Jahren schon aktiv und da gab es eine riesige Kampagne gegen die Apartheid. Und es ist offensichtlich so, dass die Kampagne Solidarität mit Palästinensern in Deutschland nicht dieselbe Breite hat. Und das hat natürlich was mit dem ideologischen Kampf auch in unserer Partei die Linke zu tun. Und ich denke, einer der besten Beiträge, die wir machen können, ist, die Erfahrung, von der Said gesprochen hat, die ja zeigt, dass offensichtlich so ist, dass der israelische Staat, selbst wenn es ausdrücklich nur friedliche Methoden des Widerstandes sind, jedes Mittel ist, inklusive Mord und so weiter und so fort, durchzuführen, weil das Ziel es ist, die Besiedlung des Westjordanlandes durch den zionistischen Staat weiter durchzusetzen. Und das ist eben keine Abwehrreaktion, die Mauer ist keine Abwehrreaktion gegen Terroristen. Deswegen kann man diesen Widerstand, der Sinn dieses Widerstands geht ja weit über das Dorf hinaus. Er ist ja für uns ein Zeichen und das Argument, das wir vortragen können, sagen können, Israel ist nicht das Opfer, sondern die Palästinenser sind das Opfer. Es ist doch selbstverständlich, dass jeder Linke mit den Unterdrückten identifiziert und nicht mit den Unterdrückern. Und wenn es einen Vergleich gibt, an den sich das erinnert, dann ist das die Art und Weise, wie die Kolonisten, die Siedler in Nordamerika, die Indianer, in Reservate zusammengedrängt haben und die Lebensgrundlage gezogen haben, um ihren Staat und ihren amerikanischen Kapitalismus zu kontrollieren. Und es ist hier ein antikolonialer Kampf und ich glaube, das müssen wir immer wieder in die Partei auch reintragen, denn letztendlich ist es doch klar, dass wenn diese Botschaft bei jemandem ankommt, dann kann es ja nur noch eine Antwort geben, nämlich Solidarität mit den Unterdrückten. Ist schon angesprochen worden da vorne, dass es ökonomische Interessen gibt an der Besatzung. Israel und multinationale Konzerne beuten die Besatzung aus für sich, um daraus Profite zu generieren, die privatisiert werden die Kosten der Besatzung der Gesellschaft. Ja. Und das ist auch der Grund für die extreme soziale Ungleichheit in im gesamten Groß-Israel, in dem einen Staat, den wir de facto haben. Denn die PA ist ein Staat ohne Land. Also, Greater Israel, including the West. Und man kann Politik ja nicht von der Ökonomie trennen. Und deshalb ist es so, dass Israel inzwischen in der OECD, also der führenden Industriestaaten, der Staat ist mit der extremsten sozialen Ungleichheit auf dem letzten Platz und hinter Mexiko. Behind Mexico is it's a country with the largest social differences. Die Ausbeutung der Besatzung, dahinter stehen natürlich imperialistische Interessen, also infolge des neoliberalen Umbaus der Wirtschaft der Staaten, die sich spezialisiert hat, elektrooptische Komponenten und andere Hightech-Komponenten Ich habe jetzt noch drei Personen hier auf der Rednerliste stehen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich bei dem nächsten Beitrag die Rednerliste schließen. Ihr könnt euch bei dem nächsten Beitrag während dem noch melden, wenn ihr noch eine Frage habt. Aber wir müssen dann langsam leider schon wieder zum Ende kommen. Genau, hier. Ja, Jeran Pang hat über Israel-Lobby in den USA gesprochen. Ich will dich nicht widersprechen, aber ich würde hinweisen, wir sollen sehr vorsichtig mit diesem Begriff sein, weil verschiedene Leute verschiedene Verständnisse haben von was dort. Ja, ich widerspreche dich, aber ich glaube, wir sollen sagen, um was es geht und was es nicht geht. Es geht nicht an eine kleine Gruppe von jüdische Amerikaner, die versuchen, die US-Regierung gegen seine eigene Interesse Israel zu unterstützen. Worum es geht, ist ein signifikanter Teil von US-Kapital, der sieht in der Ölregion ein zuverlässiger, hochmilitarisierter Ansprechpartner in der Interesse der USA ist zu unterstützen. Die versuchen auch natürlich mit Al-Sisi in Ägypten zu handeln, mit anderen Diktatoren, aber Israel ist der zuverlässige Ansprechpartner und deswegen fließt der Geld. Also ich sage nicht, dass du das argumentiert hast. Aber einige sind sagen, es gibt nur eine kleine Verschwörung. Es ist nicht eine kleine Verschwörung, es ist die Logik von US-Außenpolitik. Warum das wichtig klar zu machen ist, Obama und Kerry sagen, es ist schrecklich, was in Israel passiert. Wir wünschen, dass wir das stoppen könnten. Wir wünschen, dass wir einen Beitrag leisten könnten. Die könnten sofort das stoppen. Keine Waffenlieferung, kein mehr Geld an Israel. Die Hälfte der US-Außenhilfe geht nicht an arme Länder, das geht an Israel. Wenn die USA wollten, die konnten die Unterdrückung in der Palästinenser sofort stoppen. Ich glaube, du hast recht, es geht an eine Israel-Lobby, aber wir reden nicht über ein oder zwei prominente Juden, wir reden über einen wichtigen Teil der US-Regierung, sowohl Demokraten als auch Republikaner. Deswegen müssen wir eine Bewegung von uns gegen die US-Regierung, aber auch gegen die Unterstützung von unserer eigenen Regierung aufbauen. Ich bin Mona aus Lübeck, ich bin erstmal sehr dankbar für diesen Beitrag. Man muss auch einfach sehen, dass das liegt in der Geschichte Israels. Israel ist ja auch gegründet worden, um irgendwie einen Vorposten in der gefährlichen arabischen Welt zu haben. Und das ist nach wie vor so, das ist ein wichtiger Punkt. Eigentlich wollte ich darauf hinaus, Said hat mir gerade, also ich war 2010 und 2011 bei Saids Familie in Nailin zu Besuch. Said hat mir vorhin erzählt, dass sie jetzt am vergangenen Freitag, er hat davon erzählt, drei Leute wurden angeschossen und so weiter. Sie waren komplett alleine, es waren keine israelischen Aktivisten da, es waren keine Medien da und es waren keine internationalen Aktivisten da. Und das ist ein Riesenproblem, das war in der Vergangenheit anders, es war besser, es waren viele Leute da. Jetzt sind sie alle abgewandert zu anderen Orten und die sind in Berlin gerade komplett alleine. Und das ist ein Riesenproblem. Und darum bitte ich euch alle, sollte irgendwer von euch hinfahren oder jemanden kennen, der hinfährt oder vor Ort ist, sprecht die Leute drauf an, schickt sie nach Berlin, erzählt weiter, was ihr hier gehört habt, weil das ist das, womit wir sie hier auch ganz wichtig unterstützen können, dass wir einfach erzählen, was vor Ort los ist. Also ich denke auch, dass das wichtig ist, dass man das Pferd von vorne aufzäumt und nicht von hinten. Es ist, Phil hat es schon gesagt, zu der Frage der jüdischen Lobby oder der zionistischen Lobby in den USA, ich denke, das ist genau richtig. Ich glaube auch, wenn es um die Frage der ökonomischen Profiteure der Besatzung geht, würde ich es genauso sagen. Die Besatzung ist nicht deswegen da, weil es Menschen gibt, die von der Besatzung profitieren. Sondern es gibt Menschen, die natürlich, im Kapitalismus ist das immer Unternehmen, reiche Leute und so weiter, bereichern sich weiterhin an der Ungerechtigkeit, die existiert. Aber das ist nicht die Ursache für die Besatzung. Die Besatzung, es sind übrigens nicht nur Israelis und westliche Konzerne, die davon profitieren. Es gibt in der alten PLO und Fatah gerade genug Funktionäre und Korrupte, die sehr wohl auch sich da ihre goldene Nase verdienen. So, es geht bei der Besatzung darum, die alte Zielsetzung der zionistischen Bewegung umzusetzen. Der Slogan der zionistischen Besiedlung war, ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land. Das Problem ist, das Land war nie leer, es war nicht ein Land ohne Volk. Und das bedeutet, die Palästinenser müssen weg. Aus 78% des Territoriums ist es gelungen, mehr oder weniger vollständig die palästinensische Bevölkerung loszuwerden. Und jetzt geht es darum, auf den restlichen 22% die Bevölkerung loszuwerden. Und genau das ist, wozu der Mauerbau dient. Und genau das ist, wozu die Bulldozer da sind, wozu die Einteilung in ABC-Territorien existiert, wozu die Checkpoints da sind, wozu die Apartheidstraßen gebaut werden, um das Leben der Palästinenser so unerträglich zu machen, dass sie irgendwann genauso wie die mittlerweile 4,5 Millionen anderen Palästinenser das Land verlassen und endlich sozusagen die Westbank den Israelis überlassen. Und das ist der Grund, warum es bei den Palästinensern den Slogan gibt, to exist is to resist. Ja? Ein zu existieren alleine ist bereits Widerstand. Das Problem ist, Frank hat das gesagt, und das ist der Grund, warum Frank hat das gesagt, das Kräfteverhältnis ist eben so, dass es für die Palästinenser in dieser Konstellation nicht möglich ist, von sich aus und alleine zu gewinnen. Es ist eine Frage der globalen natürlich Solidaritätsbewegung und vor allem auch der arabischen Nachbarstaaten, lassen wir uns da nicht täuschen. Ohne die Diktatur in Ägypten wäre die Blockade Gazas nicht möglich. Ohne die Kooperation der Diktatur in Amman wäre dann die Situation in der Westbank eine andere. Ohne Assads Diktatur und seine Politik in Syrien gäbe es auf den Golanhöhen nicht die israelische Besatzung. Und das ist der Punkt. Die Befreiung der Palästinenser ist eine Sache, die wir alle gemeinsam anpacken können als globale Bewegung. In allererster Linie natürlich unsere Brüder und Schwestern und Genossen in den arabischen Ländern. Ich muss mich entschuldigen, es waren noch einige Meldungen da. Wir können das aus Zeitgründen jetzt nicht mehr machen, weil wir die Schlussworte, die Referenten sollen die Möglichkeit kriegen, nochmal darauf einzugehen, auf die Diskussion. Und wir müssen das leider übersetzen und haben zwei Schlussworte. Deswegen ist das ein bisschen zeitaufwendiger. Deswegen tut mir leid. Genau, wir werden jetzt hier... Okay, first of all, I was expecting different type of questions. Erstens hat eine andere Art von Fragen erwartet. Regarding the new government, the government of Fatah and PLO. Zuerst mit dieser neuen Regierung, die erste Frage. As Abbas has mentioned in his speech after the meeting in Gaza, they met for ending the division. Abbas hat in einer Rede gehalten nach dem Treffen in Gaza, wo sie die Spaltung beendet haben. He mentioned to also the Israeli team in the Mukata that this is not an issue that has to do with the Palestinian Authority's relation with Israel. Er hat gesagt, das ist nicht eine Sache, die mit dem Verhältnis zwischen der palästinensischen Behörde und Israel it's an inside issue. Es ist eine innere Angelegenheit. And the new government that is going to be made, and the neu geschaffene Regierung, die gerade gebildet wird, is not Fatah and not Hamas. It's a technocratic government. Nicht Fatah und auch nicht Hamas, es ist eine technokratische Regierung. Yes, so. Salam, بدك تعلق انت ولا انا اخلص كل شيء ولا لا خلص كل شيء. Okay. And regarding the second question, the Israeli's economical policy and destruction of Palestinian economy. Die Zerstörung, die Wirtschaftspolitik der Israelis und die Zerstörung der Wirtschaft Palästinas. As you know, that since 1998, Ihr wisst, seit 1998, there have been a protocol signed called Paris Protocol. Es gibt diesen Protokoll, die unterschrieben worden ist, das heißt der Pariser Protokoll. Which is the form, the meaning of this protocol is that our economy, to make our economy dependent on the economy of Israel. Und der Inhalt davon ist, die Wirtschaft der Palästinenser abhängig von der Wirtschaft Israels zu machen. Besides the control of all the raw areas that for industry. Einschließlich der Kontrolle über die Gebiete für Industrie. Because as you know, for example, all borders are controlled. Wie man weiß, alle Grenzen werden kontrolliert. And to have an industry inside the West Bank, you need a permission. Und eine Industrie aufzubauen am Westjordanland, braucht man ein Erlaubnis. Which is from Israel. Von Israel. And Israel doesn't give enough permissions for Palestinians to establish enough industries, to have enough capability of independent living on their life. Und Israel gibt nicht genügend Genehmigung aus, um zu ermöglichen für Palästinenser, um ihnen zu ermöglichen, genügend Arbeitsplätze zu schaffen, so dass die Menschen ein ordentliches Leben leben können. So that they can keep using us as a consumption for their own production. Sie können weiter uns ausnutzen als Konsumenten für ihre Güter. And this is all comes as a continuously and development to increase, you know, the difficulties in life, which is all under the same umbrella that and agenda that Palestinian Authority is using. Und das kommt alle unter dem gleichen Schirm, könnte man sagen, die palästinensische Behörde auch benutzt. Which is under the coverage of the economical peace. Und es kommt unter dem Deckmantel des wirtschaftlichen Friedens. Because at first, when the Palestinian Authority was established, it was established as a way and their beliefs that building the state is our way for liberation through negotiation. Als die Behörde gegründet wurde, glaubte man, dass es war möglich, den Staat aufzubauen und dadurch die Grundlage für die Unabhängigkeit Palästinas zu schaffen. But later we discovered that, you know, that these negotiations that jump from place to from time to time, just only to have a coverage for this economical peace and the temporary state. So, eigentlich diese Verhandlungen dienten nur, die von hier und da immer wieder in anderen Orten stattgefunden sind, dienten nur als Deckmantel für diese ökonomischen Friedenspolitik. And this is only to change all this to form the whole conflict was as a conflict of borders, not conflict of for the Palestinian cause in the very beginnings. Und das sollte es so darstellen, dass es ein Konflikt über Grenzen war und nicht ein Konflikt über das palästinensische Volk. Which is completely wrong, because the conflict is never about only just borders. There is more than borders. Weil das absolut falsch ist, weil das geht nicht. Diese Konflikte gehen nicht nur um Grenzen. So, regarding the so, So this is completely clear about the Palestinian Authority position and the economical situation in Palestine. So man soll ganz klar sein, es ist ganz klar, was die Haltung der palästinensischen Behörde ist in Palästina. Just going far from the main cause. And the weit entfernt ist von der wirklichen Sache. And regarding Ben's question regarding Abbas, and was Abbas angeht, and his statements all the time, of course this is not surprising for us as Palestinians. Das ist keine Überraschung für Palästinenser. Because you know that as Abbas, wie man weiß, as the Palestinian Authority is completely under the pressure and the control of and the mercy of the American US aid. Weil die Behörde steht, ist da auf Gnaden der amerikanischen Hilfe. Who form how our life to be through their conditions of support. Und die gestalten die Form des Lebens durch die Weise, wie sie Hilfe leisten. And our we have no relation with the Palestinian Authority as popular committees. Die Volkskomitees haben absolut keine Verhältnis mit der palästinensischen Behörde. But we are not standing as enemies for them at the same time. Gleichzeitig aber stehen wir nicht als Feinde da. Because and as you know that in the same time there is two separate things between the Palestinian Authority and the security forces. Es gibt zwei getrennte Sachen. Es gibt die Behörde als solche und dann die Streitkräfte der Behörde. Who prevent protesting in different areas, like Area A and the major cities, like in Hebron, Nablus, Bethlehem. Diese Militärkräfte verhindern die Proteste in den im Gebiet A und in den großen Städten, die er genannt hat. And they suppress several activists as und well. Die unterdrücken auch viele Aktivisten. And of course we have a desperate feeling from what the Palestinian Authority is acting. Und wir haben eine andere Haltung von der Weise, wie die palästinensische Behörde handelt. And the big proof that that show how the people are no more believing in the Palestinian Authority, either in the form of Fatah in the West Bank or the form of Gaza in Gaza Strip, of Hamas in Gaza Strip. Und die Bevölkerung hat kein Glauben mehr an der Form von der palästinensischen Behörde, egal ob es Fatah im Westjordanland oder Hamas in the Gazastreifen. As we saw that when the conflict with the division was ended between Fatah and Hamas, there was no celebrations at all in Gaza and West Bank. Es gab keine Feierlichkeiten in Gazastreifen oder im Westjordanland, als die Ankündigung über die Vereinigung kam. But in the same time, we could see how when a young guy, his name is Muhammad Assaf, won a competition of singing in something called Arab Idol. Aber man kann sehen, als Muhammad Assaf, er hat in, es ist etwa wie Deutschland, sucht den Superstar, ein palästinensischer Jugendlicher hat es gewonnen. We saw a huge celebrations worldwide. Es gab massive Feierlichkeiten weltweit unter Palästinensern. On the other hand, you could see which is more important to the Palestinian cause. Man könnte sehen, welcher wichtiger war für die Sache der Palästinenser. This is a small proof to show how people are start to giving up the beliefs of the Palestinian Authority and Hamas. And Gaza, I mean, the two parts of Das ist ein kleiner Beweis darüber, wie die Leute das Glauben an der palästinensischen Behörde, ob Fatah oder Hamas, aufgeben. But in the same time, as popular committees, we call all political parties to join in our struggle for this joint target and this perspective of resistance. Aber als Volkskomitees rufen die auf, dass alle Parteien sich an den Protesten teilnahmen für die Ziele gegen die Mauer. And we formed several conferences to put these people on ground, because some of them I say, oh yes, we want to support resistance, but on media, but on ground they do nothing. Und die haben mehrere Konferenzen organisiert, um die Leute unter Druck zu bringen, dass sie etwas an der Basis machen, weil sie oft sagen, dass sie den Widerstand unterstützen, aber machen nichts. And now we are sitting them under this issue, and the only thing that makes us believe that these people are going to do a real success is once the Palestinian Authority go to the international institutions and register in the International Criminal Court. Und der einzige Beweis dafür wird, wenn die palästinensische Behörde wirklich vor dem internationalen Gerichtshof zieht, was sie jetzt machen darf. And set up a program for our resistance. Und, joint program. Und ein gemeinsames Programm entwickeln für den Widerstand. Toward ending the occupation. Um den, die Besatzung zu beenden. In a united way. In einer vereinigten Weise. سأكمل بعض المسائل اللي طرحها الصديق سعيد. I will continue on the different things that Saeed said. حول الحكومة الجديدة بغض النظر عن رفض الدولة الصهيونية لها أعتقد أنها هي يعني تأسست لخروج طرفي المشكلة حماس وفتح من الأزمة التي عانوا منها في الفترة الماضية. So regarding the unity government, despite the negative comments of the Israeli media and the Israeli politicians, this is a way out to get out of the two problems, Hamas and Fatah. It's a first step with the end of this division of getting out of Hamas and Fatah. لكن أعتقد أنها ستعاني من أزمة جديدة لأن المفاوضات أصلاً فاشلة وليس هناك إمكانية لتجديد المفاوضات. But in the same time, I believe we will enter a new crisis because the negotiation didn't really get anything, didn't succeed anything, and therefore we will most probably enter a new crisis. وبالتالي هي شكل من أشكال إدارة الأزمة القائمة فقط. And this only this will only present the next crisis. We will enter just the next crisis, and it's a reflection of past crisis. طبعا بالنسبة لرفض محمود عباس للمقاطعة لحملة المقاطعة أعتقد أن ذلك طبيعي لأن السلطة الفلسطينية لا تريد تطوير صراع مع الدولة الصهيونية وبالتالي تعمل على تهدئة الرأي العام العالمي في هذا السياق وهذا ما لعبته خلال السنوات الماضية في أكثر من شكل. Regarding the statements of Abbas, this is not a surprise at all. Abbas and the Palestinian Authority don't want any kind of problems with the Israeli state. On the opposite, they want it to be calm. They want to calm the situation not only regarding the Palestinian inside, but regarding also the international community. So Abbas' statement is not a surprise, and it's an interest. وبالتالي فعلا أصبح جزء من المشكلة الفلسطينية. أصبح يعني مشكلة للفلسطينيين عموما. Abbas or the Palestinian Authority. Abbas. Abbas became a problem. Abbas and the Palestinian Authority became a problem of the Palestinian to achieve their objective. وهذا ما يبدو واضحا في مواقف الشباب الفلسطيني من السلطة عموما سواء في غزة أو في رام الله. And this we can see it among the youth, whether in the West Bank or in Gaza, in refusal of Abbas and the Palestinian Authority. حيث يتطور موقف معادي للسلطة الفلسطينية وربما يحدث انفجار ضدها أيضا. Through the popular anger that has been expressed a couple of times against the Palestinian Authority and could also bring a new kind of popular uprising in some ways against the Palestinian Authority. لهذا نأمل أن تتطور حملة المقاطعة وأن تتوسع لتشمل مجمل العلاقة الاقتصادية السياسية مع الدولة الصهيونية. And regarding the boycott, it should be supported and it should be expanded as well to comprise to englobe all the economic relationship with Israel. حاولت أن أشير في حديثي عن ارتباط الدولة الصهيونية بالاحتكارات الإمبريالية. وبموقعها في دعم سياسات هذه الاحتكارات. I'll try to explain in my presentation the role of Israel in the region and in the global international system and its role, yeah, for imperialism. لأن هذا هو الدور الأساسي الذي تلعبه وهو محاولة إبقاء المنطقة مفككة ومتخلفة من أجل ضمان هيمنة استمرار هيمنة الاحتكارات واستمرار النهب لها. And its main role is to keep the region divided and backward. Yeah, it's to keep the region divided and backward. This is the essential role of the Israeli state in the region and in the international system. وبالتالي يجب أن ترى الدولة الصهيونية من هذا المنظور أنها قوة أساسية في الصراع في المنطقة لمصلحة الاحتكارات الإمبريالية. And this is how we have to understand the Israeli role in the region as the main tool of imperialism to keep this region divided and backward. وبالتالي أن تعامل كعدو من قبل كل اليسار في العالم. And as a main enemy of the left all over the world. طبعا علاقة إسرائيل بالإمبريالية الأمريكية هي يعني ممكن أختلف مع الصديق حول أن اللوب الصهيوني هو الذي يتحكم. أعتقد أن الأمر مختلف تماما لأن الاحتكارات الإمبريالية هي التي تتحكم في الدولة الصهيونية وهي التي تفرض السياسات التي تخدم مصالح الإمبريالية. هو قال هيك هو قال لا قال يعني في بس يعني مهم. And he agrees because he thought you said the opposite, but actually, and he agrees by the fact that Israel, that the lobby, the Zionist lobby, is not the one that governs America. On the opposite, or USA, sorry, is the USA that governs, if you want, that uses as a tool Israel, and there's not a couple of Jewish people at the head of the United States working in the interest of Israel. No, it's dynamic, it's capitalist dynamic, and it should be understood like this. لهذا حاولت أن أشير أن الأزمة الاقتصادية التي تطال الرأسمالية ستنعكس على الدولة الصهيونية وعلى دورها في المرحلة القادمة. And this is why I tried to explain that the economic crisis will have an influence on Israel as well and in its role in the region. يعني طبعاً كما أشرت الأمر في المرحلة القادمة مرتبط بالتحولات التي تحدثها الثورات العربية. And of course, as I spoke, as I tried to explain it before, the Palestinian cause and what happened inside of the Zionist state is linked to the revolutionary processes in the region. ولهذا سينعكس تطور الثورات على الصراع العربي الصهيوني بشكل كبير. And the Arab revolutionary processes will have influence, will reflect on the general Arabic-Israeli conflict. رغم أنني أعتقد أيضاً أن الأزمة الرأسمالية العالمية ستنعكس بانفجار ثورات في عديد من مناطق العالم وليس فقط في المنطقة العربية. And this also we should take into consideration that the global capitalist crisis will not only, as we saw in the Middle East and North Africa, bring revolution, but also in other parts of the region, therefore having an influence as well on the different dynamics in the region. لهذا ربما نشهد في المرحلة القادمة انفجار صراع طبقي عالمي يهز الرأسمالية ويضعف من قدرتها. This is why we might see on a future perspective, a class struggle that will have negative consequences on capitalism and its dynamics. لهذا السؤال الذي أطرحه هو ما هو دور اليسار في المرحلة القادمة وكيف يبنى يسار حقيقي يستطيع أن يواكب هذا التحول الكبير في الصراع الطبقي من أجل انتصار تجاوز الرأسمالي. This is the question I put is what would be the role of the left, the real left, in these developments, in these economic developments, in these political evolutions, to represent truly the interest of the popular classes and to have an influence on the different evolutions that we're seeing in the world. Shukran. Oh, sorry. Eine Minute. Ja, Minute. Er will noch ein paar Worte sagen zum Schluss. Ja, eine Minute. Okay. Okay. Thank you very much. I hope you can bear a bit with us. Danke. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen damit vertragen könnt. Because the most goal is not to get out with just showing what's going on the ground. We have to get out with a perspective, with an idea of what we can do. That's the goal. Das Ziel ist nicht hinauszugehen mit bloß mit Informationen, sondern man muss eine Perspektive haben, was zu tun ist. And as the UN has declared, 2014 is the year of solidarity with Palestine, so we have to come out with something. Und die UNO hat 2014 als Jahr der Solidarität mit Palästina, so wir müssen etwas vorschlagen. As you know that Israel is beneficiary from its occupation. That's the biggest reason why they don't want to end this occupation. Israel ist ein Gewinner aus der Besatzung. Das ist der Grund, warum sie es nicht damit aufhören wollen. Everyone needs to know. Jeder muss wissen, that this conflict is not something that someone can sit by and see how this occupation is processing. Es ist nicht eine Situation, wo man an der Seite setzen kann und beobachten, wie es sich entwickelt. It's either you are for it or against it. Man ist entweder dafür oder dagegen. By being silent with it is just like being for it. Wenn man still bleibt, ist man eigentlich dafür. Because this building of walls, expansion colonies, destruction of our houses is coming from the Western support, from Europe, from Germany, from the United States. Weil diese Zerstörung von den Dörfern, dieser Aufbau von der Mauer, kommt von der Unterstützung aus Europa, aus Amerika, aus den westlichen Ländern. And the occupation will never end unless the international community can help us, as they did with the apartheid system of South Africa. Und die Besatzung wird nie zu Ende kommen ohne die Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft, gerade wie sie gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. We're taking real actions to help us to put an end to this occupation through different ways. Wir müssen verschiedene Aktionen durchführen, um die zu unterstützen in verschiedenen Weisen. In the outside and in the inside of Palestine. Sowohl außerhalb von Palästina wie auch innerhalb. And I'm sorry for the short time, but I just would like to mention a last word. Es tut ihm leid über die kurze Zeit, aber er will ein letztes Wort sagen. As our movement have a lot of inspirations from a lot of movements all over the world, which is always bring it up whenever I have a speech. Weil die Bewegung hat viele Inspirationen aus der ganzen Welt und er erwähnt die jedes Mal, wenn er eine Rede hält. The inspirations of Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Steve Biko, Nelson Mandela. Die Inspiration von Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Steve Biko und Nelson Mandela. When he said, and this is the word they mention it all the time, und er sagte, das ist der Grund, warum ich es immer erwähne, our march to freedom is irreversible. Unser march zur Freiheit ist unwiderrufbar. So we must see. So we mustn't allow our fears to stand in our way. Wir sollen nicht unsere Ängste, unseren Ängsten erlauben, in unserem Weg zu stehen. And this is the most exact time for people to break this fear. Gerade jetzt ist die Zeit, wo Menschen sollen diese Angst durchbrechen. And the last word of Steve Biko. Und das letzte Wort zu Steve Biko. When he said, als er sagte, it's better to die for an idea that will live forever. Es ist besser zu sterben für eine Idee, die für immer überlebt, than live for an idea that will die. Als für eine Idee zu leben, die sterben wird. So this is what we are believing in, that as long as was wir glauben, to fulfill our obligations and take real actions to achieve and fulfill real peace and end of occupation in Palestine. Das was wir glauben, unsere Verpflichtung zu erfüllen und die Besatzung zu beenden in Palästina. Thank you very much.